Danke sagen für alles, was du machst. Deine grenzenlose Dummheit hat uns schon manchmal zum Lachen gebracht. Wie oft hast du uns schlecht gemacht und hast auch recht artikuliert. Doch du bist der die Weiche stellt, sich selbst aufs Abstellgleis manövriert. Danke, du Pisser, doch die Mühe ist vergebens. Du kleiner Scheiße, ohne Hirn, ohne Moral. Egal was du auch anstellst und zum Aufhören bringst du nicht. Du Arschloch, hör uns zu, du kannst uns mal. Es scheint ja riesen Spaß zu machen, Scheiße von sich zu geben. Lüge zu verbreiten scheint der einzige Sinn in deinem lächerlichen Leben. Bis das Pumpenstilchen in der Medienwelt nur ein kleiner armer Weg. Drehst du unsere Belustigung bei uns zum Schreien, bringst du uns nicht, bringst du uns nicht. Danke, du Pisser, doch die Mühe ist vergebens. Du kleiner Scheiße, ohne Hirn, ohne Moral. Egal was du auch anstellst und zum Aufhören bringst du nicht. Du Arschloch, hör uns zu, du kannst uns mal.